Pillen, Pille in die Sprite. Ich brech dein Kiefer mit dem Haifi-Schneid. Geh-Style, vergifte mein Block mit Stein. Zähle das dreckige Geld, bis Gott sagt nein. Bananasplit, Narkotik Ethik, Falter geladen, Drogen Synthetik. Deine Stirn bricht, dein Mindstyle ist schäbig. Und was der Staatsanwalt sagt, glaub ich wenig. Kristalle glänzen, Zombies auf Krampf. Ist ein Stein bricht, Memphis zu Dampf. Push das Obst, bis der Scheißbude packt. Umpack, bis die Payday die Uhrzeit sagt. Bis LKA die Leitung kappt. Ich geh rein für die Bande, scheißegal was der Richter klappt. Maßstab, roll den Benz, Purple Punch brennt. Maxwell, Alex, Rock Money Gang. Koch, koch, koch, das ist für den. Koch, koch, raus aus den Debris. Klopf, klopf, der Teufel, er schläft nie. Träume sind chemisch, Beute sind tätig. Koch, koch, koch in das Selfie. Koch, koch, raus aus den Debris. Klopf, klopf, der Teufel, der schläft nie. Beute sind tätig, Träume sind chemisch. Meine Uhr, guck mal, die Krone ist drauf. Grund, ich hau dir auch ohne aufs Maul. Big Rap, wir machen die Kohle mit Staub. Schon seit der Kindheit nur auf Oberlust aus. Rauch den Chip mit Tod, wenn du's brauchst. Huren kommen aus Bogota mit Koks in ihren Bauch. Obst wird verkauft, denk nur groß für das Haus. Denn die allgemeine Zukunft sieht so rosiger aus. Scheiß auf Knast, Einzelhaft, Drogendealer, Leidenschaft. Mördereisen eingepackt, keiner nimmt mir meinen Platz. Helles, jetzt ist Spaß hier vorbei. Das sind 21 Zoll, doch ich trag die nicht ein. Vom Parkplatz verteilt zum Star Nummer 1. Hab die Schafe dabei, denn ich stapel den Schein. Komm nach 5-3 und ich zeig dir, wie man Crack macht. Zeig dir, wer das Ace hat, zeig dir, wer ein Crack hat. Koch, koch, koch, das ist Fedin. Koch, koch, raus aus den Debris. Klopf, klopf, der Teufel, er schläft nie. Träume sind chemisch, Beute synthetik. Koch, koch, koch in der Selfie. Koch, koch, raus aus den Debris. Klopf, klopf, der Teufel, der schläft die Beute synthetik, Träume sind chemisch. Bei meinen Jungs kann ich jedem blind hier vertrauen. Was für Grund, jeder hier geht instinktiv rauf. Hab die Klinge voller Staub, ich bin stinkreich und drauf. Ein Mercedes-Benz zu fahren war seit der Kindheit mein Traum. Wer rammt dir sein Pimmel in den Bauch? War noch nie so der Beziehungstyp, ich pimper deine Frau. Digga, Maxwell, der Nigger bringt die Stimmung in den Raum. Brauch nur Rindfleisch im Bauch und ein Gin zum Verdauen. Eine Mio auf mein Instagram-Account. Mach mal nach, Rapper machen sich im Internet zum Clown. Amen, na, haha, 187, Digga, Teflon geschützt. In der Blechbüchse drin sind ca. 600 Stück. Von Matchbox zum Crackhawk, die Dreadblocks sind frisch. Ein Headshot bei Black Ops direkt ins Gesicht. Digga, Sex on the Bitch, so viel Flex auf dem Tisch. Keine Rettung in Sicht, mir egal. Koch, koch, koch, das ist Fedin. Koch, koch, raus aus den Debris. Klopf, klopf, der Teufel, er schläft nie. Träume sind chemisch, Beute synthetik. Koch, koch, koch in der Selfie. Koch, koch, raus aus den Debris. Klopf, klopf, der Teufel, der schläft nie. Beute synthetik.